Tage schlug es bei mir ein, dass es in meinem Leben um einen wirklichen Glaubens- und Gebetskampf geht. Sonst wird nie etwas anders in unserem Leben. Es sei denn, wir nehmen den Sieg Jesu in festem Glauben in Anspruch. Täglich singe ich nun Verse des Sieges über allen Sündennöten bei mir und anderen und über den dahinterstehenden größten Feind, Satan.